Also schon bald könnte die Flash-Technik die hergebrachte elektromechanische Festplatte komplett ablösen, weil sowohl Speicherplatz als auch Zugriffsgeschwindigkeiten deutlich besser mit Halbleitertechnologien realisierbar sind. Selbst an die Qualitäten von Arbeitsspeicher ragt ja die 3D-Technik mittlerweile heran. Jan Rehm, wo genau liegen eigentlich die Verbesserungen? Genau wie Sie sagen, ein wichtiger Punkt ist die Geschwindigkeit und dabei geht es um einerseits Datenrate und die Zahl der parallelen Zugriffe, als auch um die Zugriffszeiten. Datenrate und Zugriffe, die steigen parallel, die Zugriffszeiten, die sinken. Alle drei profitieren davon, dass es mehr Speicherzellen gibt, die gleichzeitig angesprochen werden können. Limitierend sind da eher die Anschlüsse, weswegen Massenspeicher jetzt mittlerweile eher an Systembusse angebunden werden und damit dichter an den Hauptprozessor ranrutschen. Das nächste, das ist die Speicherkapazität. Darum geht es ja hier auch ganz massiv. Es gibt für NAND in 2D-Strukturen, also in der Ebene, eine theoretische Grenze von 128 GB je Chip. Und ja, selbst wenn die Strukturgrößen bis auf 1 Nanometer kommen würden, würde diese Grenze nicht überschritten werden können. Diese Grenze überspringen die Hersteller jetzt einfach ganz elegant oder sie umgehen diese Grenze mit diesen dutzenden Lagen mit je dutzenden Gigabyte an Speicherkapazität. Und drittens, das ist die Haltbarkeit, die ist ja auch nicht zu verachten, denn dadurch, dass wieder mehr Material eingesetzt werden kann, steigt die Zahl der möglichen Schreibzyklen schon einfach ganz simpel dadurch, dass mehr Material da ist, das verschleißen kann. Denn der Verschleiß, den gibt es ja durchaus in diesen kleinen Bauteilen durch die Elektronenwanderung. Und je weniger Material da ist, umso weniger Elektronen sind da und umso schneller geht das Ganze kaputt. Wie weit ist denn die Technik? Wann werden Festplatten zu kaufen sein, die darauf setzen und was werden sie dann kosten? Ja, die ersten SSDs mit diesem 3D-NAND-Speicher, die gibt es unter anderem von Samsung und von Intel auch schon im Handel zu kaufen. Man erkennt die relativ einfach daran, das sind die hohen Speicherkapazitäten, die dann auch noch hohe Bandbreiten aufweisen oder so angepriesen werden. Und Samsung will in diesem Jahr auch noch mit einer Neuerung an den Markt kommen, aber das haben sie mir leider im Gespräch nicht verraten. Intel kommt mit seinem 3D-Kreuzspeicher ab 2016 auf den Markt, hat aber weder Preise noch Speichergrößen bisher genannt. Es werden aber wohl keine Geräte für den Hausgebrauch werden, also mit diesem Profil schnell wie Arbeitsspeicher und extrem haltbar und dann auch noch dauerhafter Speicher, also damit sind sie einfach prädestiniert für Datenbankanwendung und ich rechne eher damit, dass in Großrechnern und in Rechenzentren diese Intel-Technik zuerst auftauchen wird. Wenn jetzt Speicherzellen in 3D-Technik gebaut werden, dann frage ich mich, wie sieht es eigentlich um andere Halbleiterbauelemente aus? Die müssten ja eigentlich hinsichtlich der Strukturgröße vor ähnlichen Problemen stehen. Ja, das tun sie durchaus. Ein Beispiel Arbeitsspeicher. Bei denen gibt es jetzt auch erste Ansätze, die Chips in dreidimensionaler Mehrfachschichtung anzuordnen. Doch dabei handelt es sich noch mehr oder weniger um herkömmlichen DRAM, also DRAM-Bausteine, die übereinander gestapelt sind und nicht um eine vollständige Neuentwicklung. Durch dieses Übereinanderstapeln wird aber doch auch schon mehr Speicher auf weniger Fläche erreicht. Aber es schafft auch neue Probleme, zum Beispiel die Hitzeableitung. Die ist nicht ganz einfach. Die Probleme, sagen die Hersteller, sind aber jetzt im Griff und diesen gestapelten Arbeitsspeicher, den finden wir heute unter anderem auf Grafikkarten und in Hochleistungsrechnern. Über 3D-Flash-Speicher berichtete Jan Rehm. Danke.